51. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Bäder zu Baiae. Wie jeder kann, mein Lucilius. Du hast dort den Ätna, jenen weltbekannten Berg Siciliens. Warum ihn Messala oder Valgius, denn ich las es bei beiden, den einzigen nennen, finde ich nicht, indem sehr viele Stellen Feuer auswerfen, nicht nur hochgelegene, wiewohl diese häufiger, weil das Feuer immer möglichst hoch steigt, sondern auch tiefer liegende Gegenden. Wir sind, so gut wir können, mit Baiae zufrieden. Dass ich übrigens am Tage nach meiner Ankunft wieder verließ, als einen Ort, der bei allen Gaben, die er von der Natur empfangen, dennoch deswegen zu vermeiden ist, weil die Üppigkeit ihn zu ihrem Tummelplatz gemacht hat. Wie also? Darf man irgendeinem Orte Hass ankündigen? Gewiss nicht, aber wie einem weisen und tugendhaften Manne eine Kleidung besser ansteht als die andere, ohne dass er irgendeine Farbe hasst, sondern indem er gewisse Farben einem Manne, der sich zur Einfachheit bekennt, für minder angemessen hält, so gibt es auch Gegenden, welche der Weise oder der nach Weisheit strebende als solche vermeidet, die mit guten Sitten sich nicht gut vertragen. So wird er, wenn er darauf denkt, sich zurückzuziehen, gewiss wie Kanopus wählen, wiewohl Kanopus niemanden verbietet, vernünftig zu sein, ja nicht einmal Baiae. Denn dieser Ort hat angefangen, die Herberge der Laster zu werden. Dort erlaubt sich die Üppigkeit alles, dort, als ob eine gewisse Ungebundenheit dem Orte gebare, entfesselt sie sich freier. Allein nicht bloß für den Körper, auch für die Sitten sollen wir einen gesunden Aufenthalt wählen. So wenig ich unter Folterknechten wohnen möchte, ebenso wenig auch zwischen Garküchen. Betrunkene, wie sie auf den Lustgängen am Ufer hintaumeln, die Seen, belebt von schmausenden Gesellschaften auf Schiffen und von rauschenden Musik, Chören und manches andere, was die Schwelgerei, als wäre sie aller Gesetze ledig, nicht nur sündigt, sondern zur Schau stellt. Wozu soll ich das alles sehen? Darauf vielmehr sollen wir denken, wie wir den Reizungen der Laster so weit als möglich entfliehen. Wir sollen das Herz festmachen und es von der verlockenden Schmeichelei der Wollust ferne halten. Ein Winter hat Hannibals Kraft gelöst und den Mann, den Eis und Schnee der Alpen nicht beugten, entnervten die weichen, warmen Polster Kampaniens. Durch Waffen siegte er, durch Laster ward er besiegt. Auch wir haben Krieg zu führen, und zwar in einer Art des Dienstes, die nie Ruhe noch Rast gestattet. Wir müssen vor allen die Lüste bekämpfen, welche, wie du siehst, auch die trotzigsten Charaktere mit sich fortgerissen haben. Wer es sich vorgestellt hat, zu welch großem Werke er schritt, wird erkennen, daß hier nicht mit weichlichem behagen verfahren werden darf. Was sollen mir jene Behälter warmen Wassers, jene Schwitzzimmer, in welchen eingeschlossene trockene Dämpfe dem Körper alle Feuchtigkeit entziehen? Nur die Arbeit soll uns den Schweiß austreiben. Würden wir tun, was Hannibal getan, und den Lauf der Taten unterbrechend und den Krieg einstellend bemüht sein, dem Leibe gütlich zu tun, so würde jedermann diese unzeitige und dem Sieger selbst, geschweige dem, der erst im Begriff ist, es zu werden, gefährliche Untätigkeit mit Recht tadeln. Wir aber dürfen uns noch weniger erlauben als jene, welche den punischen Fahnen folgten. Größere Gefahr wartet unser, wenn wir weichen, größere Arbeit sogar, wenn wir beharren. Das Schicksal führt Krieg mit mir. Ich will mir keine Gesetze vorschreiben, kein Joch auflegen lassen, oder vielmehr, was mit noch größerer Kraft getan sein will, ich schüttle es ab. Da darf ich das Gemüt nicht weich werden lassen. Gebe ich der Wollust nach, so muss ich auch dem Schmerz, der Ermüdung, der Armut nachgeben. Ein gleiches Recht wird die Ehrsucht, der Zorn, sich über mich anmaßen. So viele Leidenschaften werden sich um mich streiten, ja mich zerreißen. Die Freiheit ist das Ziel, um diesen Preis wird gerungen. Welche Freiheit ich meine? Keines Dinges, keines Zwanges, keines Zufalls, Sklave sein und mit dem Schicksal sich auf gleichen Boden stellen. Von dem Tage an, wo ich mich stärker fühle als das Schicksal, wird es nichts mehr vermögen. Ich sollte mir seine Macht gefallen lassen, da der Tod in meiner Gewalt steht? Mit solchen Gedanken beschäftigt, wähle man sich einen ernsten, heiligen Ort. Eine allzu anmutige Gegend macht das Gemüt weibisch. Und unstreitig kann die Gegend dazu beitragen, die Tatkraft zu verderben. Auf jedem Wege kommen Lasttiere fort, deren Huf auf rauem Boden sich verhärtet hat. Auf weichen, sumpfigten Triften gemästete nutzen schnell sich ab. Rüstiger ist der Soldat, der aus dem Gebirge kommt, verdrossen der Städter und der Verwöhnte. Keine Arbeit versagt der Arm, der vom Pfluge weg die Waffen ergriff. Auf dem ersten Marsche erliegt, wer von Salben glänzt und duftet. Die strengere Lebensart in einer raueren Gegend stärkt den Geist und macht ihn für große Unternehmungen tüchtig. Es war des Scipio würdig, sich nach Liternum statt nach Baiae zu verbannen. Auch nach seinem Sturze durfte er sich nicht so weichlich betten. Und selbst jene, auf welche das Schicksal des Römervolkes zuerst die Macht des Staates übertrug, Marius, Pompeius und Cäsar, erbauten zwar Landhäuser in der Gegend von Baiae, aber sie setzten dieselben auf die höchsten Gipfel der Berge. Es deuchte ihnen kriegerischer von hoher Warte auf die zu ihren Füßen liegende weite landschaft niederzuschauen. Betrachte die lage, welche sie wählten, wo und wie sie ihre gebäude errichteten, und du wirst finden, daß es nicht landhäuser, sondern feste schlösser sind. Glaubst du wohl, ein Cato würde je in einem jener niedlichen lusthäuser gewohnt haben, um die vorüberschiffenden Buhldirnen zu zählen, die Menge buntbemalter und mannigfaltiger Gondeln und die auf dem ganzen See schwimmenden Rosen zu betrachten und die sich überbietenden Wechselgesänge nächtlicher Sänger zu vernehmen? Hätte Cato nicht lieber sein Leben hinter dem Walle zugebracht, als eine einzige Nacht unter solchen Dingen? Wer, der ein Mann ist, sollte sich aus dem Schlafe nicht lieber durch den Schlachtruf als durch Symphonien wecken lassen? Doch ich habe lange genug mit Baiae gehadert, nie genug mit den Lastern. Diese, mein Lucilius, ich bitte dich, verfolge ohne Maß und Ende, denn auch sie kennen weder Ende noch Maß. Wirf von dir, was dein Herz zerfleischt, und könnten sie nicht anders herausgeschafft werden, so wäre das Herz selbst mit ihnen auszureißen. Vor allem jage die Wollüste hinaus und halte sie für deine ärgsten Feinde, denn wie jene Räuber, welche die Ägypter Phileten nennen, umarmen sie uns, um uns zu erwürgen. Ende von 51. Brief.